Schönen guten Tag, hier ist Pfeiffer vom Kinderladen Zwergenaufstand. Wir haben uns angesehen, was Sie kalkuliert und geplant haben. Es gab aber noch offene Fragen, also folgendes. Wären wir bei dem Regal beim gleichen Preis, wenn wir uns doch für eine farbige Lackierung entscheiden? Sie sagten, Sie haben eine Übersicht über die Farben, aus denen wir wählen könnten. Lassen Sie uns die bitte noch zukommen. Außerdem steht Ihre Bestätigung, dass alle Lacke mit Ökosiegel versehen sind, noch aus. Ohne kann ich den Auftrag nicht erteilen. Der Umbau soll jetzt am 30. Juni beginnen. Die Info war ich Ihnen noch schuldig. Innerhalb von 14 Tagen sollen dann alle neuen Möbel eingebaut werden. Sie können sich gern telefonisch melden. Mein Name ist Pfeiffer, also P-F-E-Y-F-F-E-R und meine Nummer 040-710-2609. Ich danke Ihnen.